1. Als David's Leben sent Nati, Gabba seinem Sohn Salomo letzt Anweisungen für sein zukünftig Regierungszeit. 2. Erklärt, dass nun den Weg als irdischen Gehör und forderte Salomo auf, mit zu fassen und sich als charakterstarker Mann zu beweisen. 3. Salomo soll die Gebote des Herrn befolgen und nach seinen Gesetzen leben, ysie im Gesetz des Mose geschrieben stehen, damit all sein Handeln von Erfolg gekrönt sei. 4. Auf dies Weise wird der Herr sein Versprechen einlösen, dass Davids Nachkommen stets auf dem Thron Israels sitzen werden, sofern sie Gott aufrichtig dienten. 5. David erinnert Salomo zu dem und die Taten Joabs, der die Heerführer Abner und Amasa heimtückisch ermordet und der Dirch im Frieden unschuldiges Blatt begossen hat. 6. Erriet Salomo, mit Weisheit zu handeln und dafür zu sorgen, dass Job aufgrund seiner Verbrechen nicht in Frieden und Hohem Alter sterben kann. 7. Im Gegensatz dazu sollte Salomo den Sohnen Barzillai wohlwollen sagen und sie in seinem Tisch speisen lassen, sie David waren seiner Flucht vor Absalom unterstützt hatten. 8. Auch sie may word erwant, de David einst zur Verflucht hat, dem David Jedokum Jordan geschworen hat, in nicht eigenhandig hinzurichten. 9. Salomo soll sie may Jedok nicht angestraft lassen, sondern sein Weisheit nutzen, im in für sein Taten zur Rechenschaft zu ziehen und sein Leben gewaltsam zu binden. 10. Schließlich verstarb David und word in der Stadt Davids bei seinen Vorfahren beigesetzt. 11. Insgesamt hat David wirzig Jahr lang über Israel regiert, davon 7 Jahr in Hebron und 33 Jahr in Jerusalem. 12. Salomo übernahm daraufhin den Thron seines Vaters David, und sein Herrschaft festigte sich zu Hens. 13. Einst tag such der Adunia, der Sohn Haggiths, Batsheba auf, die Mutter Salomos, welch in fragte, ebo in friedlicher Absicht komme. 14. Nachdem dies bejaht hat, bitte sie im eingesprach, woraufhin sie ihm die Erlaubnis gab, sein Anliegen versutrigen. 15. Betonte, dass ihm das Kneitem eigentlich zustanden hat, es jedoch durch Gottes Fügung nun seinem Bruder Salomo übertragen worden sei. 16. Nun habe ein einzig bitteren sie und fleht sein, im diesen Wunsch nicht zu verweigen, woraufhin sie ihn auffordert, zu sprechen. 17. Abat sie, König Salomo devon zu übersugen, im Abisag von Sunem zur Ehefrau zu geben, die der König kein bitter abschlagen word. 18. Batsheba willigte ein und versprach, in dieser Angelegenheit persönlich mit dem König zu sprechen. 19. Als sie den Thronsal betrat, hab sich Salomo respektvoll, vernate sich vor und ließ einen Sessel zu seiner Rechten aufstellen, damit sie Platz nehmen konnte. 20. Sie erklärt, ein klein bitte zu haben, woraufhin der König sie ermutigt, Anliegen vorzubringen, die sie nicht abweisen will. 21. Daraufhin schlug sie vor, Abisag von Sunem seinem Bruder Adunia zur Frau zu geben. 22. Salomo reagiert Jedok verraget und fragte, warum sie nicht gleich das ganz Königreich für Adunia vor dir, die dieser sein ultra Bruder sie in verben diet y abjatha und Job habe. 23. Der König schwor daraufhin bei Gott, dass Adunia für dies unbeschamte Forderung mit seinem Leben bezahlen muss. 24. Bekraftigte seinen Eid bei dem lebendigen Gott, der in auf den Thron gesetzt hat, dass Adunia noch im selben Tag hingerichtet werden sollte. 25. Salomo beauftragte Benaja mit der Vollstreckung, der Adunia daraufhin auf Befehl des Königs totiet. 26. Dem Priester Abjatha befahl der König, sich auf sein Landgut in Anatot Zurich zuzihen, die zwar den Tod verdient habe, aber aufgrund seiner Treue zu David verschont bleibe. 27. Durch die Absetzung Abjathas erfüllt sich das Wort des Herrn, das dieser einst in Silo über das Haus des Priesters Eli gesprochen hat. 28. Als Job von Dysen Erenesen erfuhr, floh zum Zelt des Herrn und hielt sich in den Hornen des Altars fest, die Adunia unterstützt hat. 29. Salomo word berichtate, das Job am Altar zu flucht. Gesucht hat, woraufhin Benaja den Befehl gab, in dort hinzurichten. 30. Benaja forderte Job im Namen des Königs auf, das Heiligtum zu verlassen, doch Job weigert sich und erklärt, wollen diesem Ort sterben. 31. Der König weiß benagieren, Joabs Wunsch zu erfüllen und in dort zu toten, die Blutschuld für die unschuldig ermordeten von David's Family zu nehmen. 32. Gott sollte Job für den Morden Abner und Amasa bestrafen, die Bade Retschaffener als erwehren und von David's Wissen getotet werden. 33. Die Verantwortung für Diocese Blatt sollte für immer auf Job und seinen Nachkommen lasten, waren David's Haus Eugen Frieden vom Herrn empfangen sollte. 34. Benaja Volzog das Erteil, totit Job und begraben anschließend bei dessen Haus in der Wust. 35. Anstel von Job ernannte der König Benaja zum Oberbefehlshaber des Heers, waren Zadok das Amt des Priesters von Abjatharu Bernam. 36. Danach ließ Salomo Sime rufen und befahl ihm, sich ein Haus in Jerusalem zu bauen und die Stadt unter keinen Umständen zu verlassen. 37. Warnte ihn aus Drucklich, das sterben muss, falls Jemals den Bach Kidron überschreiten sollte, und erzählt die Verantwortung für seinen Tod Truge. 38. Sime akzeptiert dies Bedingung und lebte für ein lange Zeit in Jerusalem, y es der König angeordnet hat. 39. Nach drei Jahren flohen jedoch zwei von Sime Sklaven zum König von Gat, woraufhin Sime über ihren Aufenthaltsort informiert word. 40. Sime sattelte daraufhin seinen Esel und reist nach Gat, sein Sklaven zu suchen und sie wieder zurück zu bringen. 41. Als Salomo erfuhr, dass Sime Jerusalem verlassen hat und aus Gat zurückgekehrt war, ließ in Ernut zu sich rufen. 42. Der König hielt ihm vor, dass in unter Eid gewohnt hat, die Stadt niemals zu verlassen, da dies unweigerlich zu seinem Tod führen word. 43. Fragte Sime, warum den Eid vorgotten die Ausdrucklich Anweisung des Königs missaktet habe. 44. Zu dem erinnert der König in an all das unrecht, das David angetan hat, und erklärt, dass Gott dies Bosheit nun auf in Zurich fallen lasse. 45. Im Gegensatz dazu sollte König Salomo gesegnet sein und der Thron Davids für immer vor dem Herrn besten haben. 46. Schließlich gab der König Benaja den Befehl zur Vollstreckung, woraufhin dieser Sime totit und Salomos Herrschaft endgültig gefestigt word.